Und jetzt habe ich Dance Devine hier, großartige Performerin, die schon mal hier zu Gast war. Hello. Da ist sie. Hallo. Genau, sie wird auftreten am Samstag im Noch besser Leben. Immer besser Leben. Mhm. Mit Amore Mio. Es beginnt um 9 Uhr. Aber bevor, um 8 Uhr, sprechen wir auch über Gender und was es meint, aber in Englisch. Ja. Glaube ich, es wird besser. It's alright. It's alright. It's gonna be better flow for me. Dann werden wir über diese Topics ein bisschen entwickeln und mit einer Beziehung zwischen Leipzig und Brüssel erklären ein bisschen. Okay, also es wird nicht nur Musik geben am Samstag. Auch gesprochen werden. Welche? Sehr gut. Und jetzt hast du mir auch was mitgebracht, eine Art Full Wolf Moon. Ja. Weil morgen es gibt eine Full Moon, Vollmond, sag mal, ein Vollmond. Und wenn du hast mir so nette von dir gesagt, ja, komm schon um Radio, dann habe ich ein paar Minuten ein kleines Stück gemacht, etwas zu lesen. Exklusiv. Ja. Cool. Es wurde übrigens ein Wolf gesehen in Leipzig, in den Wäldern von Leipzig. Das stand heute in der Zeitung. Ah, ich hoffe, er lebt noch, ja. Oh, wow. So. He was looking for the full moon. Er war... Bestimmt. Okay, dann fangen wir an mit dem Text. Lärm. Sag mal, lautstark oder Lärm. On a shadow moon. High arises through the air. Rhythmically improving the beatings of the savage blood that remains in my alcohol. I awaken into the obscure. Entities of the past recollect through my movements. I see you coming. We've been dreaming for quite a while. Say Kundalini Ma. Mahashakti Kundalini Ma. Says the Devi to the Lord that she destroyed. Zeichnen meine Kontinuität. Sonne, Mond. Ja. Arise of the goddess takes ritual, water, and movement. Loads of movements, like shit loads of movements, like you cannot stop, you are overflooded by it, then you perceive the eyes, you interpret it, but it arises in the dance of a planet. Full moon, full wolf moon. Oh Gott, ob man sich dann noch austraut bei diesem vollen Wolfsmond. Und wenn man auch weiß, dass Wölfe durch die Wälder bei Leipzig streifen... Aber vielleicht, Wölfe haben ja nichts gegen Menschen eigentlich. Na, glaube ich nicht. Die haben mehr Angst vor den Menschen, glaube ich. Ja. Ich glaube, Wölfe sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ja, wirst du das Stück auch am Samstag vortragen? Ja. Noch besser leben? Ja. Ich habe es gemacht für diese Meeting jetzt, für Radio Blau und aktuell. Aber ich glaube, ich werde auch, danke für die Idee, ich werde auch es spielen Samstag natürlich, ja. Cool, das gefällt mir sehr. Ja, wie ist denn das weitergegangen? Du hast deine Schallplatte ja rausgebracht, 2018 war das, ja, glaube ich. Ja, genau, Cake Space und Grid. Bist du damit noch viel aufgetreten dann? Ja, jetzt produziere ich noch neues Musik und ich versuche mein Stil zu aktualisieren. Und wie jetzt, mit dieser persönlichen kleines kreative Stücke. Und ja, in 2020 für The New Decade würde auch mein neues LP rauskommen. Ja, cool. Da sind wir alle sehr gespannt. Und ich habe eine, ich recherchiere, sagt man das? Nein, ich Du recherchierst, kann man sagen. Aber es kommt darauf an, was du tust. über den Hinduismus und auch ein paar Religionen. Ja, okay. Also ein bisschen hört man das in deinem Gesang manchmal raus, das Interesse dafür. Es klingt manchmal ein bisschen so ja, was indisch. Wie die feminine Energie ist important für beide Männchen. Ich meine, die Frau und der Mann, weil es steht in allen. Und aber wie können wir es überlegen und auch emanzipieren? Und die Rituelle und auch die Mantra sind eine gutes Praxis. Also du interessierst dich auch für eine feministische Praxis eigentlich in deinen Texten? Ja, und kreative und sensuelle und mit die Freiheit. Das klingt gut. Ja, du hast noch was mitgebracht, noch ein Stück. Durga Chirurgia. Das klingt medizinisch. Ja, genau. Es ist Durga ist Durga ist eine Gottes von Hinduismus, die Gottes von Destruktion und Transformation. Und wie ein Problem kann ein gutes Entwicklung haben mit dieser Philosophie. Durga ist ein bisschen, was ich möchte in jeder Frau sehen. Etwas Zerstörerisches? Ja, ja, ja. Und individuell und ja, charakteriell und nicht mit die Form und die Image, wie soll ich sagen? Bild. Bild, ja, Bildern und Bildung und, nein, nicht Bildung, Bildern und Bild fokalisieren, aber mehr über, wie die Energie und die Frequenzen im Körper entwickeln sich. Ja, glaube ich das. Und Durga ist eine Motherfucker-Zerstörerin. Cool. Das klingt sehr gut, sehr vielversprechend für deinen Auftritt. Eben noch besser leben. Yes, danke, danke sehr. Dann hören wir jetzt vielleicht noch mal rein in Durga Chirurgia. Ja. Ah, halt, das war das Falsche. Yeah. after the knowledge arrives, you walk through the streets you knew, and arises the knowledge. Acceptance of the dark shadow, rest of the magnificent void, surrender. Ja, sehr schön. Ich bin beeindruckt. Destroy and dance. Also tanzen wird man auch können, vielleicht morgen, am Samstag meine ich, ja. Noch besser leben. Ja, ja, genau. Das ist mehr experimental und ich versuche mehr so eine Expressivität zu emotionell zu entwickeln. Aber dann Dance Divine ist auch ein Disco-Pop-Projekt und ich mag es sehr. Sehr warme mit Leute bekommen. Okay. Ja. Das ist doch auch an einem schönen Ort im noch besser Leben. Und ja, ich war niemals. Und ich, sie sind sehr nett sofort und ich hoffe, sie haben kein Problem mit einem explosiven Performer. Ja, sind nein. Wir. Wenn das Haus noch steht hinterher. Ja, nicht so viel Destroy vielleicht. Aber die Feuerwehr ist, glaube ich, ganz in der Nähe von der Karl-Heine-Straße, von daher kann nichts passieren. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Hast du noch abschließende Worte? Ich danke dir und ich möchte sagen, ich war hier in Leipzig mein erstes Mal ein Jahr bevor und jetzt bin ich hier für noch ein paar Konzerte und ich möchte noch kommen. So. Mhm. Wenn Sie möchten, Dance Divine, sagt mir Kontakt, bitte nehmen Kontakt mit mir und ich komme noch mehr und möchte auch mein Audio-Kostüm entwickeln hier in der Spinnerei. Sehr schön. Okay, das klingt interessant. Danke sehr. Hm. Warst du viel auf Tour eigentlich auch in der Zwischenzeit? Genau. In vielen anderen Städten im Ausland? Ich war in Israel, in Schweden und ich war in Türkei auch mit dem Audio-Kostüm. Und in Frankreich, Marseille. Und ich habe ein bisschen spazieren gegangen. Ja, sehr gut, ja, das klingt interessant. Und auch diese Idee mit deinem Audiokostüm, mit deiner Klangrüstung. Ja, ja, ja. Das hast du schon erwähnt beim letzten Mal. Da bin ich ja gespannt, wenn das weitere Form annimmt. In der Spinnerei, meintest du, soll sie entwickelt werden? Ja, eine Performance mit es gegeben, glaube ich. Ich war hier 7 Mal. Es ist Zeit für mich zu kommen, auch mit der Klangrüstung in Leipzig für Leute zu sehen. Und auch vielleicht geht eine Experience, einem Insight. Und viel, ich möchte auch mit einer super Artist sehen, was wir können machen. Jascha. Jascha Jakob Schische. Und er lebt hier und wir beide machen viele Sachen und vielleicht können wir entwickeln etwas hier mit mehreren Leuten, die sich keine physikale Potenzial sie haben ein Handicap und vielleicht mit einer Rüstung wie dieser es kann leichtern ihren Leben vielleicht. Auf jeden Fall. Also Dance Divine ist immer so eine Mischung aus Kunst, Performance und tatsächlicher Musik. Und Zerstörung. Ja, Zerstörung natürlich nicht zu vergessen. Ja, dann kann man wohl gespannt sein auf den Samstag um 9 ungefähr im Noch besser Leben. Dance Divine. Wir hören nochmal ein Stück, ein älteres.